Kapitel 7 Kulturwelten Modul 2 Übung 1 Sie hören nun eine Nachrichtensendung. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Sie hören die Nachrichtensendung nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 1 bis 5 richtig oder falsch sind. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 bis 5. Sie haben dazu 30 Sekunden Zeit. Nachrichten. Schwere Unwetter in Hessen und Niedersachsen. 17 Verletzte und hohe Sachschäden. Das ist die Bilanz des schweren Unwetters, das diese Nacht über den Raum Kassel-Göttingen hinweggezogen ist. Überschwemmungen, starke Regen- und Hagelfälle, abgeknickte Bäume und heruntergefallene Felsbrocken haben die Feuerwehr und freiwillige Helfer die ganze Nacht auf Trab gehalten. Im Sekundentakt sind in der Nacht die Notrufe bei der Feuerwehr eingegangen. Die Aufräumarbeiten werden die Helfer wohl noch viele Tage beschäftigen. Und auch der Bahnverkehr wird, laut Deutsche Bahn, noch einige Zeit eingeschränkt sein. Köln. Der amtierende Oberbürgermeister Jürgen Rothers hat offiziell erklärt, dass er sich bei den nächsten Kommunalwahlen nicht wieder zur Wahl stellen wird. Der 64-Jährige informierte am Freitagnachmittag seine Partei, dass er bis zum Oktober nächsten Jahres im Amt bleibe, um die ihm anvertrauten Aufgaben und Projekte zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen. Danach werde er in eine neue Lebensphase eintreten. Die Entscheidung falle ihm nicht leicht. Rosenheim. Glück im Unglück hatten die 37 Schülerinnen und Schüler, die gestern Abend auf dem Rückweg von einem Schulausflug zum Schloss Herrenchiemsee waren. Der Fahrer des Reisebusses erlitt auf der Autobahn einen Schwächeanfall und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Bus schlitterte fast 200 Meter an der Leitplanke entlang und prallte dann gegen einen Brückenpfosten. Wie durch ein Wunder wurde niemand schwer verletzt. Taiwan. Erfreuliche Neuigkeiten meldet der Zoo von Taipeh. Am Mittwoch ist nach langem Warten endlich ein gesundes Panda-Bärenbaby auf die Welt gekommen. Bei ihrer Geburt wiegen die kleinen Pandas nur ungefähr 100 Gramm, sind blind und haben noch keine Zähne und kein Fell. Nach einem Monat dann wird das Baby mit dem Namen Yuan Zai das typische weiß-schwarze Fell haben und nach 40 bis 60 Tagen öffnet es die Augen und erkundet mit tapsigen Schritten die Welt. Sport. Beim nervenzerreißenden Spiel um den Einzug ins Viertelfinale bei der Fußball-Weltmeisterschaft gibt es eine weitere Sensation. Die Mannschaft aus Nigeria gewann in der Partie gegen Frankreich mit 2:1 nach Verlängerung und hat damit das Viertelfinale erreicht. Nigeria trifft am Freitag auf den Gewinner der Partie Kolumbien gegen Deutschland. Hohes Verkehrsaufkommen. Auch dieses Wochenende rechnen die Experten wieder mit hohem Verkehrsaufkommen auf den deutschen Autobahnen. Ohne Staus werden Autofahrer kaum ans Ziel gelangen. Wegen des Feiertages am Donnerstag werden viele bereits am Mittwochnachmittag oder Donnerstagmorgen ins verlängerte Wochenende starten. Da am Wochenende auch die Pfingstferien in einigen Bundesländern zu Ende gehen, kommt ab Samstag noch der Rückreiseverkehr hinzu. Vor allem im süddeutschen Raum sind Staus rund um die Ballungszentren in Richtung Norden zu erwarten. Das waren die neuesten Meldungen. Zum Schluss noch ein Blick auf das Wetter von morgen.